Am 12. September 2008 hat uns die Sonne ausgelacht. Der Sven, der hat das Zimmer betreten, in der Tor fing an zum Himmel zu beten. Wir ahnten schon, es werden viele Feten geben. It's a Sunday, it's Sunday, it's when it's the only one I can. It's a Sunday, it's Sunday, it's when it's the only one I can. Den Sven, den haben wir angerufen, der Patrick fällt von Treppenstufen. Von Erdkunde hat er keine Ahnung, nur das Bier stellt er in Zahlung nicht. Jetzt ist er leider in Berlin, auch wenn dort nie die Sonne schien. Sven! Ach, das ist doch voll Bummi. Wissen Sie, was ich meine? Sven! Sven! Sven! Sven! It's a Sunday, it's Sunday, it's when. It's the only one I can. It's the Sunday, the Sunday, it's when. It's the only one I can. It's the Sunday, the Sunday, it's when. And it's the only one I can. It's the diddy, sting. It's the only one I stink. It's the Sunday, it's when. It's the only one.